Kim Jong-nam, Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Kriegsversammlung der TVRK, verließ am 7. August die iranische Hauptstadt Teheran, nachdem er auf Einladung der Regierung der Islamischen Republik Iran an der Antrittsfeier des Präsidenten der Islamischen Republik Iran teilgenommen hatte. Auf dem Flughafen, wo die Staatsflaggen der TVRK und der Islamischen Republik Iran flatterten, war die Erdinformation der Land-, See- und Luftstreitkräfte der iranischen Armee angetreten. Kim Jong-nam schritt die Erdinformation ab. Er und seine Begleitung wurden vom Generaldirektor des iranischen Außenministeriums Mahmoud Parazandeh und den weiteren betreffenden Persönlichkeiten der Präsidialkanzlei, des Parlaments und des Außenministeriums Irans sowie vom außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der TVRK Iran Kang Samhyun und seinen Mitarbeitern verabschiedet.